Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde des Roten Abends, herzlich willkommen zu unserer Aprilveranstaltung, wie immer hier im Stadtteilladen Zinun Agora. Vorweg ganz kurz ein paar organisatorische Hinweise. Wir bitten darum, während der Diskussion, während der Veranstaltung hier nicht zu rauchen. Allenfalls dort drüben am Tresen, weil der Raum heute voll ist, ganz besonders wichtig. Und ich mache jetzt hier gerade mein Handy aus. Wenn bei 50 Leuten die Handys klingeln während der Veranstaltung, glaube, das wäre nicht so schön, dann bitte ebenfalls ausschalten oder zumindest stumm schalten. So, der heutige Abend steht unter dem Motto: Wir flexibel erfolgreich haben dekonstruktivistische Ansätze den Feminismus entwaffnet. Ja, und bevor Lisa, die neben mir sitzt, die heute auch moderieren wird, die Referentin vorstellt, möchte ich wie immer kurz die veranstaltende Gruppe vorstellen, für alle, die heute zum ersten Mal hier sind. Das ist eine Veranstaltung der Internationalen Kommunistinnen, kurz Intercom, und es gibt seit dem Jahr 2003, also seit dem Höhepunkt der globalisierungskritischen Bewegung. Das war eine Situation, wo zahlreiche neue Akteure auf den Plan traten, wie ATTAC oder die Sozialforen, die aber allesamt sehr breit gefasst waren und ohne klassenkämpferische Perspektive. Traditionelle linke Gruppen dagegen taten sich mit den neuen Bewegungen schwer oder wollten diese lediglich funktionalisieren. Wir Intercoms haben sehr unterschiedliche persönliche Erfahrungen in verschiedenen Teilen der Linken und sind als Gruppe keiner der traditionellen kommunistischen Strömungen der Organisationsgeschichte verhaftet. Also was eben bedeutet oder woraus sich halt ableitet, dass wir auch kontroverse Themen mit jeweils unterschiedlichen Meinungen diskutieren und eben auch Referenten und Referentinnen einladen von unterschiedlichen Schattierungen der Linken mit verschiedenen politischen, strategischen, wie auch immer, Vorstellungen und Erfahrungen aus Kämpfen. Gemeinsam ist uns aber als Intercom, dass wir die subkulturelle Selbstbezüglichkeit eines Großteils der radikalen Linken überwinden wollen. Und wir gehen davon aus, dass die historische Möglichkeit einer klassenlosen Gesellschaft weiterhin besteht und wollen den Kapitalismus revolutionär überwinden. Das geht natürlich nur in organisierter Form und in einem solidarischen internationalen Bezugsrahmen, da das kapitalistische Wirtschaftssystem seinerseits global strukturiert ist. Die bestehende, umzuwälzende Gesellschaft wird jedoch nicht nur durch den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeitskraft bzw. Besitzlosigkeit strukturiert. In ihr dominieren zudem die historisch ältere patriarchale Herrschaftsform sowie unterschiedliche Ausprägungen von Rassismus und Antisemitismus, die durchaus ihr Eigenleben führen. Sie treten auch als Widersprüche innerhalb der ökonomisch unterdrückten Klassen auf und würden in einer sozialistischen Gesellschaft nicht von alleine verschwinden. Real sind sie auf widersprüchliche Weise mit dem Kapitalismus verknüpft. So, das klingt alles vielleicht sehr abstrakt, aber kann letztlich, kann die emanzipative Wendung hoffentlich in Kämpfen und Reflexionen darüber genauso herausbekommen werden wie bei anderen Befreiungsprozessen auch. Unter anderem darum soll es ja auch heute Abend gehen. In unserer politischen Praxis beteiligen wir uns an Mobilisierung für Demos und andere Bündnisse sozialer Protestformen. Und wir machen eben regelmäßig hier diese Veranstaltungen im Stadtteilladen Zinun Agora, jeweils immer am ersten Mittwoch im Monat, zu Themenschwerpunkten wie Klassenkämpfen, Internationalismus, Antirepressionsarbeit, aber auch Fragen der Geschichte von unten und Fragen linker Theoriebildung. So, und damit hast du das Wort. Ja, ich nutze jetzt hier meine Sprecherin-Position, mich gleich mal bei Andreas und den Organisatoren dieses Abends zu bedanken, dass es jeden Monat stattfindet, und stelle Tove vor, die wir als Referentin gewinnen konnten, was mich besonders freut. Tove ist Historikerin und feministische Theoretikerin und arbeitet als Lehrbeauftragte an mehreren Universitäten. Sie ist seit sehr, sehr vielen Jahren in der Frauenbewegung aktiv und hat zu Irigaray Reyes Denken der sexuellen Differenz promoviert. Ich weiß also, worüber sie heute Abend referieren wird. Genau, also jetzt über den Ablauf. Tove wird jetzt 50 Minuten referieren, in etwa. Danach öffnen wir die Diskussion. Ich würde das relativ strikt dann erstmal also inhaltliche Nachfragen zulassen und erst im Anschluss sozusagen Verständnisfragen zulassen. Genau. Ja, vielen Dank, Lisa, für die freundliche Einführung und auch für die Einladung zum Roten Abend hier zu sprechen. Ich habe mich sehr gefreut über diese Einladung Und ich muss gleich vorweg sagen, ich bin auch ein bisschen verwirrt, was ich immer bin, wenn ich in Berlin bin. Weil die Kultur, die intellektuelle Kultur, insbesondere in den ganzen Fragen der Geschlechterlebensweisen und der Geschlechtertheorien in Berlin einfach nochmals ein Stück anders ist, als ich das von anderen Städten und vor allem von der Schweiz her kenne. Also jedes Mal, wenn ich von Berlin zurück in die Schweiz komme, weiß ich, dass ich irgendwie noch ein Zeichen vergessen habe oder noch nicht auf dem neuesten Stand bin, wie man zwischen einem Wortstamm und dem Ende des In noch was man dazwischen setzen muss, ob ein Strich darunter, darüber oder ein Kreuzchen oder vielleicht alle Dinge miteinander. Das heißt, ich bin immer wieder überrascht, welche Wendungen die ganze Frage, die uns hier heute Abend beschäftigt, nimmt, wenn es ja darum geht, so etwas, ich glaube, wie eine, der Versuch, eine allumfassende Perspektive auf die Geschlechterfrage zu finden. Meine Verwirrung hat dazu geführt, dass ich im Verlauf der Tage, wo ich jetzt hier war, mir nochmals mehrere Vorbemerkungen aufgeschrieben habe, was ich unbedingt sagen muss, um gewisse Missverständnisse nicht auszuschließen, das geht wohl nicht, aber vielleicht um sie ein bisschen runter zu dimmen. Das heißt, ich werde zunächst ein paar Vorbemerkungen machen, bevor ich zu meinem eigentlichen Vortrag komme. Und zwar zunächst zum Titel. Ich glaube, dass die ganze Frage bezüglich Queer irgendwie in einem Kontext zu verorten ist, den ich jetzt mal als die Frage des Verhältnisses von kulturellen Kämpfen zu einer Kritik der politischen Ökonomie bezeichnen würde. Ich möchte in diesem Verhältnis eigentlich nicht weiter polarisieren, sondern ich möchte etwas verstehen, nämlich wie es zu diesem Streit kommen konnte, dass kulturelle Politiken, zu denen die ganzen Queer-Politiken sicher ganz zentral gehören, dass sie in so einen Gegensatz kamen, gestellt wurden, aber sich auch selber stellten zu, ich sage jetzt in vielen Anführungsstrichen, den älteren Ansätzen einer traditionellen Kritik der politischen Ökonomie. Ich möchte, wie gesagt, versuchen, diese Polarisierung nicht weiter zu verschärfen, sondern mit Hilfe eines Rückblicks, woher überhaupt diese ganze Kritik kam, versuchen, das Aufkommen der queeren Kritik an älteren Geschlechterkonzepten zeithistorisch selber zu verorten. Das heißt, ich habe beispielsweise gehört, dass manchmal queere Leute, also Menschen, die in irgendeinem queeren Lebenszusammenhang leben, sich auch ausgeschlossen fühlen oder sich mehr Solidarität wünschen von, sagen wir, traditionelleren linken Zusammenhängen oder von feministischen Zusammenhängen. Mich hat das etwas überrascht, das zu hören, weil es eigentlich ursprünglich ja so war, dass die Bewegung umgekehrt ging. Also es gab eine starke Kritik von dekonstruktiven, von queeren, von queerer Seite her, beispielsweise am Feminismus. Und für mich ist es so, ich reagiere eigentlich auf diese Kritik. Also ich reagiere auf eine Kritik am Feminismus, dass der, das muss ich jetzt nicht wiederholen, das kennt ihr alle, Ausschlüsse tätigt, dass er mit veralteten Konzepten eines einheitlichen Subjekts, nennen wir es mal das Subjekt des Feminismus, arbeitet und dass das so der Pluralität der verschiedenen Lebensweisen von Frauen, aber auch von anderen Menschen nicht mehr gerecht wird. Also das war die Kritik und ich reagiere eigentlich darauf und ich war dann einigermaßen verblüfft zu hören, dass sich jetzt von dieser Kritik wieder auch queere Menschen ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, diesen Ausschlussdiskurs zu führen, also wer jetzt wen ausschließt und versuchen, einfach nochmals inhaltlich theoretisch zu verstehen, was eigentlich diese Kritik genau war, was sie beinhaltet und was mir ganz zentral ist, die theoretischen Hintergründe wieder uns in Erinnerung zu rufen. Ich werde also zunächst einen Rückblick machen, woraus, aus welchen theoretischen Strängen eigentlich die Kritik, ich nenne das jetzt mal der Einfachheit halber, die dekonstruktive Kritik am Feminismus, an einem Subjekt des Feminismus, woher die theoretisch kam, in welchem institutionellen Umfeld diese Kritik entstand, um auf diesem Hintergrund einen Vergleich zu machen, warum es heute so schwierig ist, dass Ansätze, die mit einer Kritik der politischen Ökonomie arbeiten, mit einer, also warum eine Bündnispolitik, die ja oft gefordert wird, warum die so schwierig herzustellen ist zwischen diesen beiden Strängen. Ich glaube, dass, und das ist eigentlich der Grund, warum ich mich auch kritisch zu dieser Dekonstruktion geäußert habe, also zur Dekonstruktion eines Kollektivsubjektes, eines Kollektivsubjektes des Feminismus, warum ich mich auch kritisch dazu geäußert habe, ist, weil ich zunehmend, dass ich unterrichte sehr viel, ich unterrichte viele auch ganz junge Studierende, weil ich merke, dass viele junge Studierende gar kein Wissen mehr darum haben, woher sie eigentlich ihr Wissen haben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns darüber wieder verständigen können, weil gewisse Grundannahmen in so einem Alltagsverständnis zwar vorhanden sind, also mir erklären dann junge Studierende, man könne nicht von Feminismus mehr sprechen, weil man müsste da auch die Rassenverhältnisse und die Klassenverhältnisse etc. berücksichtigen. Und sonst will man Ausschlüsse tätigen und ich frage dann jeweils ja, was meinen Sie genau mit Ausschlüssen oder was wäre dann Rassismus in diesem Zusammenhang? Und ich merke dann, dass eigentlich das Wissen darum gar nicht vorhanden ist, was genau mit diesen Worten gemeint ist. Aber man weiß irgendwie, dass es politisch ganz unkorrekt ist, noch vom Feminismus zu sprechen. Das hat sich durchgesetzt, dass ich glaube, bis in die Gymnasien hinein wird das unterrichtet, aber woher das eigentlich kommt, woher wir dieses Wissen haben, das weiß man eigentlich nicht mehr. Und darum finde ich die Genealogie dieser Konzepte ganz zentral, das aufzuarbeiten. Mein politischer Hintergrund ist, dass ich glaube, dass diese ganzen Kämpfe, also die ja auch zu einer Aufsplitterung, zu einer höchst problematischen Aufsplitterung geführt haben in der ganzen linken Szene, dass diese Kämpfe um bestimmte kulturelle Lebensweisen, dass die nicht mehr unbedingt realisieren, in welchem Rahmen diese Kämpfe stattfinden und wie es überhaupt dazu kam, dass wir diese Aufsplitterung erleben, täglich erleben, was eigentlich doch unser gemeinsamer Rahmen ist, in dem diese ganzen kulturellen Aufsplitterungen stattgefunden haben. Ich glaube, es ist nicht zufällig, dass das gegenwärtig geschieht, dass das in einer Phase des Spätkapitalismus geschieht. Und ich finde es dringend notwendig, diese, was mit uns gegenwärtig auch untereinander geschieht, dass wir versuchen, diese Ausdifferenzierungen jetzt eher in einem negativen Sinn, zeithistorisch zu verorten. Zu verstehen, warum das jetzt geschieht und nicht beispielsweise vor 30 Jahren und vielleicht auch nicht in 30 Jahren. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich dasselbe Anliegen habe wie viele Queer-Ansätze, Queer-Theorien und vermutlich auch queere Lebensweisen. Das heißt, wir würden uns vermutlich treffen im Anliegen der Überwindung eines hierarchischen Geschlechterverhältnisses und ich würde sogar auch sagen, in der Überwindung, dass Geschlecht überhaupt einen so zentralen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. Ich glaube nicht, dass dieses Ziel das Problem ist, sondern das Problem, wo es vermutlich die Divergenzen gibt, ist die Frage, wie geraten wir dahin? Und ich mache das jetzt ein bisschen plakativ. Ich habe mich immer wieder, wenn ich solche Debatten gehört habe oder gelesen habe, gewundert. Man kann ja sagen, auch Marx und die Arbeiterbewegung hatten das Anliegen, dass am Schluss der Arbeiterbewegung dieser Kämpfe die Arbeiterklasse nicht mehr existieren würde. Es ist aber keiner Arbeiterbewegung in den Sinn gekommen, diese ganze Politisierung damit zu beginnen, die Arbeiterschaft zunächst zu dekonstruieren oder zu sagen, die Arbeiter sollten sich nicht mehr auf ihr Dasein als Arbeiter beziehen. weil das vielleicht, ich weiß nicht, wie man hätte argumentieren können, eine Festschreibung des Kapitalismus ist. Also wenn das so argumentiert worden wäre, oder rückblickend, würden wir finden, das ist absurd. Meine Frage war immer, warum empfinden wir das eigentlich nicht absurd, wenn dasselbe im Bereich der Geschlechtlichkeit gesagt wird? Also warum ist uns das so selbstverständlich zu glauben, dass wir, wenn wir uns als Frauen auf unser Frausein beziehen, dass wir damit etwas Patriarchales wiederholen, währenddem das für andere politische Bewegungen auch in der, beispielsweise in der Black Conscious Bewegung überhaupt nicht so war. Ich möchte versuchen, diese Frage ein bisschen, in dieser Frage ein bisschen klarer zu sehen. Warum ist das Geschlecht ein theoretischer Ort, wo die Selbstbefragung der Kategorie eigentlich zeitgleich angefangen hat mit der Frauenbewegung? Wenn man sich nämlich diese Texte aus den 70er Jahren anschaut, dann ist die Selbstbefragung des Feminismus, ob wir uns überhaupt zusammenschließen sollen und können als Frauen, ob das legitim ist, ob es politisch klug ist, ob es theoretisch richtig ist, das war von Anfang an ein Problem und eine große Frage. Und ich habe mich von Anfang an auch gewundert oder gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass ausgerechnet die Frauenbewegung ein so großes Problem hat, sich als Kollektiv zu artikulieren. Ich habe mich vielleicht vor 20 Jahren zum ersten Mal darüber gewundert und seit 20 Jahren ist dieses Problem sehr viel virulenter geworden. Also heute ist es ja eigentlich fast nicht mehr möglich, von Feminismus zu sprechen. Das heißt, ich habe unterrichten lassen, in Berlin spricht man quasi synonym von Queer und Feminismus und hat damit überhaupt die ganze ältere Terminologie, was Feminismus einmal war, integriert in ein queeres Projekt. Das heißt, ich möchte eigentlich befragen, warum es ausgerechnet dem feministischen Subjekt so schwer fiel, sich in ein Kollektiv zusammenzufügen, auch gemeinsam stark zu werden. Denn meine These ist, dass genau diese Aufsplitterung, die hier geschieht und geschehen ist, wenn etwas traditionell weitergeführt wird vom Patriarchat, dann glaube ich, ist es genau diese Aufsplitterung. Also ich würde genau umgekehrt argumentieren, nicht unser gemeinsamer Rekurs auf das Frausein ist ein patriarchales Überbleibsel oder eine Wiederholung eines patriarchalen Elementes in der Frauenbewegung selbst, sondern die Schwierigkeit, dass wir uns zusammenschließen können. Das ist einerseits in der Frauenbewegung selbst als Bewegung ja zu einem Problem geworden. Es wurde dann aber noch verstärkt durch die ganzen theoretischen Entwicklungen seit Beginn der 90er Jahre, eben durch die Entwicklung des dekonstruktiven Feminismus durch Queer-Feminismus. Das ist also der Hintergrund, was eigentlich mein Anliegen ist, diese theoretischen Überlegungen anzustellen. Der quasi mein zeitdiagnostisches Anliegen ist folgendes: Ich glaube, dass wir gegenwärtig in einer Phase sind, im Neoliberalismus, in einer Zuspitzung des Neoliberalismus, wo ich vermute, und die Entwicklungen, die neuesten Zahlen zeigen das auch, dass die Hierarchie zwischen den Geschlechtern sich weiter verschärfen wird. Ich glaube aber, dass wir in einer historisch neuen oder anderen Phase zumindest gegenüber, sagen wir, dem fordistischen System sind, dass diese Hierarchisierung sich nicht mehr über tradierte Geschlechternormen herstellen wird, sondern über andere Strukturierungsweisen. Ich denke eben vor allem über ökonomische Zwänge und Strukturierungsweisen. Und in diesem Sinn habe ich mich auch immer gewundert, ich werde darauf nochmal zurückkommen, dass diese Kritik an der normativen Zweigeschlechtlichkeit so ins Zentrum hat gerückt werden können, genau in dieser Phase, wo ich denke, dass das, was uns gegenwärtig geschieht, also was Frauen auch geschieht, nicht mehr primär in normativen Festschreibungen zu finden ist, sondern in anderen gesellschaftlichen Strukturen, über die ich einiges sagen möchte im Folgenden. Also um das auf den Punkt zu bringen, ich glaube, dass wir nach wie vor mit Geschlechterhierarchien zu tun haben, dass sie sich auch verstärken werden, aber dass unser Hauptproblem nicht mehr normativ oder rigide Geschlechterstereotypen sein werden, dass sich diese Hierarchie über andere Strukturen herstellt oder vermittelt. Dazu zunächst noch ein zentraler Punkt. Ich glaube überhaupt, ich werde manchmal so missverstanden, dass ich ökonomistisch argumentiere, weil ich die Kritik der politischen Ökonomie tatsächlich ganz zentral finde. Das wäre ein Missverständnis, wenn ich so ankomme. Ich glaube tatsächlich nach wie vor, wir müssen uns zentral mit dem beschäftigen, was in einer marxistischen Tradition als Ideologie bezeichnet wird. Wir müssen uns mit ideologischen Fragen beschäftigen, aber ich glaube gleichzeitig, dass das, was ideologisch im Bereich der Geschlechter geschieht, heute etwas Neues und etwas anderes ist. Und meine These hier wird sein, die ich hoffe ein bisschen ausführen zu können, dass es gerade das In-Aussicht-Stellen von pluralen Identitäten ist, dass ein Teil der gegenwärtigen Ideologie ist und eben nicht mehr die Kritik. Also ich glaube, dass wir damit beginnen müssen, uns sehr darüber zu verständigen, was wir eigentlich heute mit einer Ideologiekritik meinen. Gerade und ausgerechnet, würde ich sagen, im Bereich der Geschlechterfragen wird genau diese Frage immer für selbstverständlich angesehen. Also Ideologien in Geschlechterfragen ist, dass Männer so und Frauen so zu sein haben und folglich wäre dann auch die Kritik, dass wir eben versuchen, diese Eindeutigkeit aufzulösen, um das irgendwie in eine Begrifflichkeit zu fassen, könnte man sagen, die Ideologie will kohärente Geschlechter herstellen und wenn man das sich so denkt, ist es auch klar, dass dann die Subversion in der Unterwanderung dieser kohärenten geschlechtlichen Identitäten wäre. Also so, das ist ungefähr Grundkurs 1, Gender Studies, wie das vermittelt wird. Und ich glaube nun, dass wir genau diese Vorstellung, was im ideologischen Bereich in den Geschlechterfragen geschieht heute, dass wir darüber sehr viel genauer nachdenken müssen, weil wenn ich mir anschaue, was gegenwärtig einfach geschieht, was auf ideologischer Ebene, auch staatlicher Ebene geschieht, sehe ich nicht, wo diese große Normativität bezüglich Männern und Frauen eigentlich noch ausgesprochen wird, gefordert wird, gelehrt wird, sondern was ich sehe, ist ein fast universeller Konsens, dass man genau das nicht mehr will. Also es gibt auf der Ebene von dem, was Louis Althusser die ideologischen Staatsapparate genannt hat, einen großen paradigmatischen Bruch, den ich ungefähr in den Ende der 80er Jahre ansiedeln würde, dass auch die offiziellen ideologischen Staatsapparate, also die Schulen, Universitäten, aber selbst auch die Privatindustrie, dazu übergeht, eine Gleichstellung zu propagieren, das heißt auch von normativen Geschlechterstereotypen wegzukommen und eben das als veraltete Vorurteile, die man nicht mehr will, zu beschreiben und auch zu kritisieren. Also was wir zur Kenntnis nehmen müssen, wenn wir dieses Geschlechterregime heute, also des Neoliberalismus anschauen, ist, dass es einen Wandel gibt, Ende der 80er Jahre, wo ein großer Umbruch stattfindet, wenn wir das beispielsweise vergleichen gegenüber den 50er und 60er Jahren, wo ein ganz klares Geschlechterregime vorherrschte, dass sie, seine Frau, die kann vielleicht einen Beruf lernen, ein bisschen berufstätig sein, aber dann spätestens mit den Kindern soll sie zurück an den Herd gehen. Also für die 50er und 60er Jahre würde ich ganz klar sagen, da herrschten stereotype Geschlechternormen vor. Seit dem Aufkommen des Neoliberalismus ist genau das auch auf oberster staatlicher Ebene in Frage gestellt. Und was mich an dieser ganzen, am Auftauchen der Queerbewegung stutzig macht oder teilweise sogar fasziniert ist, dass wenn man sich das einfach zeithistorisch anschaut, dass man feststellen muss, dass genau in dem Moment, wo von offizieller Seite her diese Geschlechternormen einer großen Befragung unterzogen werden, eine Theorie auftaucht, die sich als besonders subversiv darstellt und versteht von ihrem Verständnis her, die sich ganz massiv auf Geschlechternormen einschießt und das als ihr zentrales Anliegen ansieht. Die Kritik an normativer Geschlechtlichkeit. Ich habe mich immer gefragt, warum geschieht das ausgerechnet in den 50er Jahren. Also ich hätte den großen Erfolg von Judith Butler verstanden, wenn das in den 50er Jahren geschrieben worden wäre. Und ich verstehe es eigentlich in den 90er Jahren nicht, weil das ist die erste Generation von jungen Frauen, die das enthusiastisch aufgenommen hat, die eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in den Metropolen mehrheitlich doch relativ offen erzogen worden ist. Mädchen wurden gefördert, dass sie auch technische Berufe erlernen. Und ausgerechnet diese Generation war fasziniert, muss man sagen, von dieser Vorstellung, dass die Geschlechter normativ hergestellt werden. Das heißt, ich habe mich gefragt, wie es eigentlich möglich ist, dass der Feminismus abgelöst wurde durch eine Bewegung, die sich die Kritik der normativen Zweigeschlechtlichkeit zum Ziel gesetzt hat, ausgerechnet, wie gesagt, in einer Zeit, wo allgemein gesellschaftlich gesehen diese Normen beginnen an Bedeutung zu verlieren. Ich meine damit nicht, dass es irgendwo aus dem Land, also ich komme aus der Schweiz und in den Schweizer Bergen gibt es sicher noch ganz viele konservative Geschlechterleitbilder, aber dort wird auch nicht Judith Butler gelesen. Ich meine die Entwicklung in den großen westeuropäischen Metropolen, wo ja diese ganze Queer-Theorie auch Fuß gefasst hat. Das heißt, meine Frage ist, wie können wir verstehen, dass es so etwas wie eine Koinzidenz, also ein Zusammenfallen zwischen einem Paradigmenwechsel in den ideologischen Staatsapparaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite im Bereich der Physik gibt, wo wir am Schluss von dieser Entwicklung feststellen müssen, dass da eigentlich etwas fast zusammengefallen ist. Das ist der Ausgangspunkt meiner Frage, die ich genauer verstehen will. Jetzt noch zur Verwendung meiner Begrifflichkeit. Ich spreche meistens von Queer oder auch von einem Gender-Konzept, meine mit Gender aber eigentlich diese Aufrichtung, also um das mal zu definieren oder festzulegen, wie ich diese Begriffe verwende. Also wenn ich von Gender spreche, meine ich eigentlich dieses dekonstruktive Gender-Verständnis, das als Ziel, als politisches Ziel, aber auch als theoretischen Horizont, das Anliegen der Überwindung der Zweigeschlechterordnung hat. Also es gibt natürlich auch andere Gender-Konzepte, in der Gleichstellungspolitik wird Gender manchmal nicht in dieser radikalen Weise verwendet, aber wenn man sich eine Einführung in Gender Studies anschaut, ist eigentlich Konsens darin, dass der fortschrittlichste Standpunkt in diesem ganzen Bereich, der Standpunkt ist, der eben sagt, dass wenn da Geschlechter normativ hergestellt werden, dann muss das Ziel sein, nicht nur diese Normativität aufzuweichen, sondern überhaupt unser Denken in Zweigeschlechtlichkeit zu überwinden. Das wird dann manchmal auch so formuliert, dass es darum geht, die Geschlechterbinarität oder also Dualität zu überwinden. Also einfach, dass das klar ist, was ich mit diesen beiden Begriffen meine. Also ich spreche meistens von einem dekonstruktiven Gender-Verständnis. Ich möchte jetzt in einem ersten Durchlauf nochmals einen Rückgriff machen. Also diejenigen, die das schon wissen, bitte ich das zu entschuldigen, wenn ich Dinge sage, die ihr oder sie schon wisst. Es ist mir einfach wichtig, nochmals in Erinnerung zu rufen, woher eigentlich diese Konzepte kamen, was die Überlegungen waren, um in einem nächsten Schritt einen Vergleich zu machen, was in traditionelleren marxistischen Ansätzen eigentlich mit denselben Begriffen gemeint wird, um dann in einem dritten Schritt auszuführen, worin diese Unterschiede liegen und worin ich das Problem sehe, wenn Geschlechter in dieser Weise als eine Identitätskategorie aufgefasst werden, die dann eben, wie das so formuliert wird, dekonstruiert werden kann, können. Dieses Gender-Verständnis hat seine Wurzeln in den Culture Studies, und zwar in den US-amerikanischen Culture Studies. Und US-amerikanisch betone ich deshalb, weil die Culture Studies ja ursprünglich in England entstanden sind, in einer marxistischen Tradition und dort zu Recht versucht wurde, einem dogmatischen Marxismus, also das waren die 60er Jahre, Stuart Hall als einer der Hauptvertreter, versucht wurde, einem dogmatischen Marxismus, wie er im Ostblock eben vorherrschte, etwas entgegenzusetzen. Und ganz zentral war die Vorstellung, dass das Kulturelle nicht einfach als ein Effekt der ökonomischen Verhältnisse begriffen werden kann, sondern dass die Kultur ihrerseits eine Eigendynamik hat, so die Annahme, die auch selber auf die Produktionsverhältnisse, also auf die ökonomische Basis zurückwirken kann. Das heißt, diese ursprünglichen Culture-Studies, die wollten quasi die Frage, was ist, wodurch wird unsere Gesellschaft dominiert, komplex verfassen, indem sie nicht eine Entscheidung treffen wollten, sind es jetzt die ökonomischen Verhältnisse oder ist das der kulturelle Überbau, wie man damals noch sagt, sondern es war das Anliegen, diese beiden Elemente in einen Wechselwirkung, diese beiden Strukturen in einer Wechselwirkung zu denken. In diesen frühen Culture Studies war es jedoch nie so, dass die Frage der Produktionsverhältnisse ganz ausgeblendet wurde. Und die große Veränderung, die nun stattfand in der Übersiedlung der Culture Studies in die USA, war, dass dieser Zusammenhang, also der Wunsch, das kapitalistische Verhältnis, der Hintergrund, dass wir in einem kapitalistischen Verhältnis leben, diesen Zusammenhang immer im Blick zu behalten. Und es ist genau dieser Zusammenhang, die in den US-amerikanischen Culture Studies verloren ging. Also man kann rückblickend sagen, dass die ganzen Fragen der Kulturkämpfe, der Kulturkritik in den USA sich relativ bald entkoppelt hatten von der Frage, wie sind diese kulturellen Kämpfe eingebunden in die ökonomischen Verhältnisse. Das Innovative der Culture Studies darin lag, dass die Veränderungen auf kultureller Ebene immer rückbezogen wurden auf die Veränderungen in den Produktionsverhältnissen. Ist diese Möglichkeit, dieses Zusammenspiel zu denken, in den US-amerikanischen Culture Studies verloren gegangen. Das hat damit zu tun, dass es dort eine größere Amalgamierung gab mit allen möglichen sozialen Bewegungen. Und das ist jetzt ganz zentral, es gab dort auch eine theoretische Entwicklung, in der gewisse Strömungen einerseits vom französischen Poststrukturalismus und andererseits von den beiden, das ist ganz zentral, von den beiden Postmarxisten Ernesto Laclau und Chantal Mouffe aufgenommen wurden. Laclau und Mouffe hatten die These, dass nicht nur die Kultur bedeutungsgeleiteten Kontexten analysiert werden muss, sondern quasi ihre Revolution war, dass sie sagten, dass die gesamten ökonomischen Verhältnisse auch in Sinnverhältnissen eingebunden sind. Das heißt, es gab so etwas wie ein Fundierungsanspruch in diesem Kontext der amerikanischen Culture Studies, dass gesagt wurde, anstelle der ökonomischen Verhältnisse im traditionellen Marxismus waren nicht mehr die ökonomischen Verhältnisse das Fundierende, sondern das Argument war, auch jedes ökonomische Verhältnis ist letztlich in einem Sinnverhältnis eingelassen, also verwurzelt, und deshalb waren diese Sinnverhältnisse plötzlich im Zentrum des Interessens. Das heißt, von dieser Strömung aus ging eigentlich eine Aufhebung dieser beiden Bereiche von Kultur und Ökonomie, die vorher noch getrennt, wenn auch in Wechselverhältnissen gedacht, aber irgendwie immer noch als getrennte gedacht wurden. Das Ganze wurde aufgehoben in einem generellen kulturellen, in einem generellen Kulturalismus. Also wenn man dem älteren Marxismus vorwerfen kann, dass er die ökonomischen Verhältnisse als fundierend setzte, dann ist durch diese Verschiebung, durch diesen Paradigmenwechsel in den Culture Studies, wurden nun die kulturellen Verhältnisse, die Sinnverhältnisse zum Fundament. Das vermischte sich in sehr merkwürdiger Weise mit einer Rezeption des französischen Poststrukturalismus, von dem man auch im Wesentlichen zurückbezieht, dass Sprache am Fundament von allen unseren gesellschaftlichen Verhältnissen ist. Also in meinem Verständnis ist das eine wahnsinnig große Verkürzung des französischen Poststrukturalismus, weil ich, also so wie ich beispielsweise Michel Foucault lese, aber auch Althusser war das nie in dieser Weise die Idee, dass Sprache alles fundiert. Aber wenn man sich das ansieht, wie das in den amerikanischen Culture Studies diskutiert wird, dann heißt es einfach so kurz zusammengefasst, vom französischen Poststrukturalismus wissen wir, dass die Sprache immer am Grund jedes gesellschaftlichen Verhältnisses steht. Und das Fatale ist, dass wir im deutschsprachigen Raum, vor allem in Deutschland, was wir über den französischen Poststrukturalismus wissen, eigentlich immer nur beziehen über diesen Umweg, über die US-amerikanischen Culture Studies. Also es waren diese beiden Richtungen von Laclau, Mouffe und dem französischen Poststrukturalismus, der zu dieser Botschaft quasi führte, dass auch die ökonomischen Verhältnisse letztlich zurückzuführen sind auf Sprachverhältnisse, auf Sinnverhältnisse. Wichtig ist das deshalb, weil von da aus eine Kritik ging an sämtlichen traditionellen Kategorien der gesamten bisherigen Sozialwissenschaft. Also seit ungefähr des Beginns der 90er Jahre haben wir in allen Sozialwissenschaften so etwas wie einen Legitimationsdruck, dass SozialwissenschaftlerInnen legitimieren müssen, warum sie überhaupt noch mit bestimmten Kategorien arbeiten, weil sie diese Kategorien quasi voraussetzen, anstatt sie zu befragen. Also es gab eine generelle Kritik an sämtlichen Kategorien, zunächst am Klassenbegriff, aber dann natürlich auch am Begriff von Männern und Frauen, also am Geschlechterbegriff, an sämtlichen weiteren Begriffen, dass die Kritik lautete, wenn die Sozialwissenschaften einfach unreflektiert diese Analysekategorien voraussetzen, dann tun sie eigentlich das, was sie nicht tun sollen, sie befestigen etwas, was sie doch eigentlich überwinden sollten. Also das war wie eine theoretische Überlegung, die so etwas wie zu einem theoretischen Selbstläufer wurde, dass wir plötzlich mit den Analysekategorien, die wir bisher vorausgesetzt hatten, nicht mehr arbeiten konnten, weil gesagt wurde, damit beteiligt sich die Sozialwissenschaft selbst an der Befestigung der Kategorien, die dann letztlich auch eine Befestigung der realen Verhältnisse sein soll, die sie doch eigentlich überwinden will in kritischer Absicht. Um das in die Theoriesprache zurückzuübersetzen, es wurde dann gesagt, dass die Sozialwissenschaften Essentialismen betreiben, das heißt also Wesenheiten festschreiben. Man sprach dann davon, dass Klassen als Wesenheiten gedacht würden, dass Geschlechter als Wesenheiten gedacht würden. Und es entstand ein neues Ziel in den Sozialwissenschaften, dass man nämlich diese Wesenheiten deontologisieren müsse. Also nicht von einem Wesen der Klasse der Geschlechter auszugehen, sondern dass das Grundanliegen aller Sozialwissenschaften sein müsse, diese Kategorien zu deessentialisieren oder zu deontologisieren. Das heißt, wir haben in einem atemberaubenden Tempo, in einer Geschwindigkeit innerhalb von 10 Jahren, wenn man sich das anschaut, wissenschaftstheoretisch, dass diese Frage einer Deontologisierung der sozialwissenschaftlichen Kategorien eigentlich überall in allen Sozialwissenschaften sich durchsetzte. Dass das das wichtigste Anliegen war. Also die Überlegung war, wenn alle Verhältnisse der Gesellschaft in Sinnverhältnissen wurzeln, dann sollen Sozialwissenschaften diese Sinnverhältnisse nicht weiter befestigen, indem sie diese Kategorien einfach verwenden, sondern sie sollen selber sich darüber im Klaren werden, inwiefern sie beteiligt sind an dieser Verfestigung dieser Kategorien. Ich glaube, dass nirgends dieses Anliegen einer Deontologisierung so ernst genommen wurde wie in den Geschlechterstudien. Ich denke, also das Problem bestand überall, aber diese ganz starke Ausrichtung, dass dann eben fast nichts mehr anderes Platz hatte, das findet man so nur in den Gender Studies. Und das führte dazu, dass die Gender Studies und insbesondere die ganzen Sexual Politics, wie es in den USA heißt, also dass die ganzen Fragen der sexuellen Lebensweisen, der Unterdrückung von sexuell anders orientierten Menschen oder auch anders sexuelle Körper- oder Seinsweisen, dass in diesem Feld die Opposition zu traditionelleren marxistischen Ansätzen am stärksten wurde. Also ich glaube, dass die Sexual Politics am meisten in Konkurrenz oder in Opposition zum Marxismus trat, weil dort diese ganze Frage einer Deontologisierung am brisantesten wurde. Dies aus dem einfachen Grund, weil diese Kritik in den Geschlechterstudien, in den Gender Studies eine besondere Virulenz hatte. Wenn die Gender Studies ursprünglich aus dem Feminismus heraus sich entwickelt haben, hieß diese Kritik für den Feminismus, dass das ganze Subjekt dieser Bewegung, eben die Frau, das Subjekt des Feminismus, in Frage stand und damit auch das ganze feministische Projekt. Also das kennt ihr, das ganze Problem, dass der Feminismus eigentlich seines Bodens beraubt wurde durch diese Kritik. Ich glaube auch, dass dieser Postmarxismus durch die Gender Studies am meisten Aufwind bekommen hat. Also diese Diskussion ist in diesem Zusammenhang am virulentesten. Das Interessante und ich finde auch Faszinierende ist, dass hier eine Verschiebung stattgefunden hat, die eigentlich etwas sehr Stringentes hat. Also es sieht aus wie eine logische Fundierung. Wenn wir davon ausgehen, dass die Sprache das ist der Judith Butters Argument, das Argument von dieser ganzen Richtung einer Deontologisierung, wenn wir davon ausgehen, dass die Sprache nicht einfach etwas Vorgegebenes bezeichnet, sondern dieses Vorgegebene hervorbringt, also dass unsere Einteilung Denkkategorien in Männern und Frauen eben nicht bestehen, wie Männer und Frauen bezeichnet, sondern unsere Wahrnehmungsweise in dieser Weise strukturiert, dass wir am Schluss überzeugt sind, dass es Männer und Frauen gibt. Wenn man das ernst nimmt, ist es klar, dass so etwas wie eine reine logische Überlegung dazu führt, dass wir eigentlich kein Subjekt des Feminismus mehr haben können. Das heißt, insbesondere Judith Butlers Überlegung hat so etwas wie eine große Stringenz, dass wir, also ich verstehe weitgehend, dass diese Überzeugung entstehen konnte, dass der Feminismus sich an einem patriarchalen Konstrukt beteiligt, wenn er die Kategorie Frau voraussetzt. Die Überlegung von Judith Butler, ich fasse das nochmals zusammen für die, die das noch nicht das schon 100-mal gehört haben, die Überlegung von Judith Butler war eine ganz einfache. Sie sagt, dass diese Selbstverständlichkeit, dass wir in Kategorien von Frauen und Männern denken, ist eigentlich nichts anderes als eine heterosexuelle Norm, die sich in unseren Köpfen so festgesetzt hat, dass wir glauben, es gäbe so etwas wie biologische Männer und Frauen. Also sie sagt, die heterosexuelle Matrix, die für sie das Hauptproblem ist, hat sich quasi materialisiert. Es gibt nicht so etwas wie Männer und Frauen als biologische Tatsache, sondern was ist, dass wir das glauben, ist ein Effekt der heterosexuellen Matrix und die Sprache ist dabei eben ganz wichtig. Also dass wir in diesen beiden Kategorien denken, ist ein Effekt für, jetzt bei Judith Butler, und das ist aber leidend für die ganze Queer-Theorie, ist ein Effekt der heterosexuellen Norm. Wenn man sich das so anschaut, ist es klar, dass man die Kategorie Frau eigentlich verwerfen muss. Jetzt, was stimmt daran nicht oder was ist daran, was ist hier geschehen, also wieso erscheint uns das so logisch? Das Problem dieser Kritik an Essentialismen, also der Vorstellung, dass unsere Sprache eigentlich etwas wiederholt, dass wir eher überwinden sollten, als dass wir uns selber an dieser Wiederholung beteiligen, ist, dass wir dabei davon ausgehen, selbstverständlich, wir können eigentlich fast nichts anderes denken, dass Sprache, wenn wir von Männern und Frauen sprechen, diese Geschlechter als Identitäten festschreibt. Also die Kategorien, von denen hier die Rede ist, sind letztlich eigentlich immer Identitäten. Sprache produziert Identitäten, ergo können wir diese Identitäten oder müssen sie auch dekonstruieren. Das heißt, was hier geschehen ist, ist, dass sämtliche gesellschaftstheoretischen Kategorien als Identitäten erscheinen. Das eindrücklichste Beispiel für mich ist, in den US-amerikanischen Culture Studies wurde dann eben gesagt, es gibt die Identitäten von Gender, von Race und von Class, und bei Class sprach man dann von Classness. Also ein Marxist, der Würde, so könnte man diese Kritik zusammenfassen, wenn er von Klasse spricht, die Klassen festschreiten, also die Menschen in dieser Gruppe festschreiten auf ihren Klassendasein, das heißt dann Klasse, und das wird dann zurück auf Deutsch übersetzt in einer Einführung in Culture Studies, heißt es dann, die Menschen werden durch Geschlecht, Rasse und Klassismus festgeschrieben. Also die Klasse ist da zu einem Klassismus geworden. Das heißt, Klasse ist zu einer Eigenschaft, zu einer Identität geworden. Und meine Schwierigkeit ist, wenn ich jetzt eine Einführung in einen Bachelor-Studiengang mache, dass ich erklären muss, was der Unterschied ist zwischen traditionellen, marxistischen, aber auch anderen sozialwissenschaftlichen Kategorien und Identität. Also jüngere Studierende wissen nur noch, haben nur noch ein Verständnis von, was überhaupt gesellschaftstheoretisch für Kategorien existieren, und das ist meistens die Identität. Also alles wird in einzelne Identitätskategorien gefasst. Ich bin dann am Schluss eine Ansammlung verschiedener Identitäten. Ich bin nicht behindert, 50 plus, Schweizerin, Zentraleuropäerin, weiblich, ich weiß nicht in welcher Klasse, irgendeiner, etc. etc. Und jedes Individuum ist dann eine Ansammlung verschiedener Identitäten. So wird Gesellschaft gedacht. Und meine Schwierigkeit ist, das ist relativ einfach zu lehren, das wird auch immer so gelehrt, das andere ist leider sehr viel komplexer zu denken und zu erklären und zu lehren. Also was gibt es sonst noch für Weisen, wie man die Positionierung von Personen in einer Gesellschaft denken kann. Also ich kann das hier nicht im Detail ausführen, aber ich möchte doch wenigstens versuchen, einen Hinblick zu eröffnen, was der Unterschied ist zwischen dieser Identitätskategorie, die dekonstruiert werden kann, und früheren Ansätzen, wie man sich die Positionierung von Menschen in einer Gesellschaft denkt. Also ich setze das früher in vielen Anführungsstrichen, weil ich finde, es ist überhaupt nicht veraltet, sondern wir müssen zu diesen Konzepten zurückkehren, was gesellschaftliche Verhältnisse eigentlich sind. Also mein Hauptanliegen ist, dass wir aus dem Marxismus wieder diesen Begriff der gesellschaftlichen Verhältnisse zurückgewinnen und verstehen, was der Unterschied ist zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und einer Identität. Weil Identitäten, die kann man vielleicht dekonstruieren, aber was man nicht dekonstruieren kann, sind gesellschaftliche Verhältnisse. Jetzt, was ist der Unterschied? Ein Klassenverhältnis ist eigentlich eine Position im Produktionsprozess. So hat Marx das ungefähr formuliert. Eine Position, das heißt nichts anderes als eine Funktion, die ein Mensch innehat, in dem Produktionsprozess, das heißt in der Weise, wie eine Gesellschaft ihre materiellen und immateriellen Güter produziert. Diese Position, also diese Funktion, die kann von ganz verschiedenen Menschen eingenommen werden. Das heißt, ich kann diese Funktion mit ganz verschiedenen Identitäten ausfüllen. Ich muss nicht so und so sein oder so und so aussehen, aber was mich bestimmt, oder zumindest ein Teil von meinem Dasein bestimmt, ist diese Funktion. Und natürlich, dieser Begriff wurde zunächst verwendet für die Arbeiterschaft. Und was wir heute wissen, ist, dass sich diese Klasse in tatsächlich realerweise in sehr viele verschiedene Daseinsweisen ausdifferenziert hat. Mein Anliegen wäre, dass auch dieses Denken in gesellschaftlichen Verhältnissen, also wie ich jetzt ganz verkürzt formuliert habe, als eine Position im Produktionsprozess, dass diese Denkweise auch für die Geschlechterfrage fruchtbar gemacht werden könnte. Also ich glaube nach wie vor, dass ein Großteil der Frauen sich so definieren und eben nicht über eine bestimmte Identität, sondern über die Funktion, die sie im gegenwärtigen kapitalistischen System, in der gegenwärtigen kapitalistischen Produktionsweise innehaben im Verhältnis zur Gesamtproduktion. Wenn man das so formuliert, dann ist die Frage, ob es 3-4 Ausnahmen gibt oder vielleicht 5% der Frauen, die anders positioniert sind, nicht so relevant. Weil es geht um das Gros, es geht um Funktionen, es geht um Verhältnisse, die nicht einzelne Frauen betreffen, sondern die Organisationsweise, wie eine Gesellschaft eben ihre Güter, ihre Dienstleistungen und vor allem auch ihre persönlichen Dienstleistungen produziert. Es gab ältere Ansätze im deutschsprachigen Raum, die Bielefelder Soziologinnen haben versucht, die geschlechtliche Positionierung von Frauen so zu fassen, indem sie gesagt haben, die Mehrheit der Frauen bei uns, aber auch in den Ländern des Südens, sind in spezifischer Weise verbunden mit Arbeiten, die mehrheitlich außerhalb der Warenförmigkeit stattfinden, aber die Voraussetzung sind, damit überhaupt Warenförmigkeit und diese Form der Produktion so stattfinden kann. Das heißt, das ist eine ganz andere Weise, die geschlechtliche Positionierung von Frauen zu denken. Es ist der Versuch, sie das Gemeinsame, die kollektive Involviertheit zu denken, ausgehend von bestimmten Produktionsverhältnissen, und darin spielte in den 70er Jahren, wo diese Ansätze der Bielefelderinnen entwickelt wurden, spielte die Bedeutung der Gratisarbeit eine zentrale Rolle. Heute müsste man diese Konzepte erweitern, die sind leider nicht weiterentwickelt worden, weil das dann da überrollt wurde eben von diesen neueren kulturalistischen Ansätzen. Heute müsste man diese älteren Ansätze der Bielefelder Soziologinnen erweitern, indem man auch fragt, was geschieht eigentlich mit dieser Gratisarbeit, die in den Haushalten verrichtet wurden, wenn heute jetzt ein Teil dieser Arbeit in die kapitalistische Produktion hineingerät. Also die feministische Ökonomie heute spricht von Care-Ökonomie und sie meint damit sowohl den in den Haushalten gratis verrichteten Bereich der Hausarbeit, wie dieser neu entstehende und laufend wachsende und ökonomisch gesehen ganz bedeutende Bereich der bezahlten Care-Arbeit. Also was in diesen beiden Bereichen geschieht, ökonomisch gesehen, ich würde einmal, um ein bisschen grob gesagt, sagen, das ist das, was ökonomisch heute eine Mehrheit der Position der Frauen bestimmt. Und so wie im 19. Jahrhundert die Klasse definiert werden konnte, ausgehend von den Fabriken, wie Arbeiter in diesen entstehenden Kapitalismus eingebunden wurden, so würde ich sagen, mit diesen beiden Bereichen, also mit diesen beiden gesellschaftlichen Bereichen der unbezahlten und der bezahlten Care-Arbeit, ausgehend von da könnte eine ökonomische Positionierung der Frauen gedacht werden, die nach wie vor eine Mehrheit betrifft. Aber, und das ist der springende Punkt, und jetzt mache ich wieder die Verknüpfung mit der Entwicklung in der Gender- und Queer-Theorie, diese nach wie vor bestehende kollektive Betroffenheit kann nicht mehr thematisiert werden, weil das, was ich jetzt sehr verkürzt versucht habe, als ökonomische Grundlage zu beschreiben, überschrieben wird mit einem kulturellen Ansatz, dass das Gender sein soll, eine Geschlechtsidentität. Also diese ökonomische Bedingtheit wurde überschrieben mit einem kulturalistischen Ansatz, der in etwa besagt, diese Positionierung ist etwas Kulturelles. Was ich immer wieder feststelle, wenn ich mit Queer-TheoretikerInnen spreche, dass sie von diesen ökonomischen Verhältnissen eigentlich gar nichts wissen. Also sie meinen auch über Ökonomie zu sprechen. Das ist jetzt ganz wichtig. Seit 2-3 Jahren hat das in der Queer-Theorie sprechen jetzt alle von Ökonomie. Aber das sind nie ökonomische Verhältnisse in dem Sinn, wie Marx von Produktionsverhältnissen gesprochen hat. Also als Beispiel, was geschieht in diesem bezahlten Care-Sektor? Warum sind dort die Löhne tiefer? Warum wächst dieser Sektor? Warum sind dort die Löhne beispielsweise tiefer als in der Informatikbranche? Alle diese Fragen, die kann man nur ökonomisch erklären. Und hier hat eine große Umschrift stattgefunden, dass man versucht, diese ökonomischen Dynamiken irgendwie in etwas Kulturelles zu verpacken. Das heißt, mit dem Begriff der Identität, der Geschlechtsidentität, ist ein ganzer ökonomischer Unterbau eigentlich weggefallen und kann gar nicht mehr thematisiert werden. Ich glaube wirklich, dass es sich um ein terminologisches Missverständnis auch handelt, weil man nicht versteht, weil wir so selbstverständlich in dieser Essentialismuskritik stehen, dass wir nicht mehr begreifen, dass wenn wir von ökonomischen Positionierungen sprechen, dass das kein Essentialismus ist und dass man eine ökonomische Notwendigkeit, ökonomische Zwänge nicht dekonstruieren kann. Man kann vielleicht Identitäten dekonstruieren, man kann normative Vorurteile dekonstruieren, selbstverständlich kann man das und soll das auch tun, das ist nicht mein Punkt. Aber mit dieser Kritik erreicht man das, was in diesen ökonomischen Strukturen geschieht, nicht. Und man erreicht es nicht nur nicht, sondern wenn man den Anspruch hat, mit dieser Genderkritik auch diese Dynamiken zu fassen, die in diesem ökonomischen Bereich gegenwärtig stattfindet, dann macht man etwas ganz Fatales. Und zwar, und damit komme ich jetzt wieder auf die Ideologie zurück, ich glaube, was unsere gegenwärtige Ideologie kennzeichnet, eben gerade nicht mehr eine Festschreibung der Geschlechter ist, sondern eine Dethematisierung von Geschlecht. Und ich glaube, dass es heute genau diese Dethematisierung ist, die sowohl von oberster Stelle, also von den staatlichen Apparaten her, gefördert wird, wie auch leider von den eigenen Theorien selbst, also von den kritischen Theorien selbst, dass es ein paradoxes Phänomen gibt, das ich so zuspitzen würde, dass wegen einer allgemeinen Dethematisierung von Geschlecht die Hierarchisierung zwischen den Geschlechtern zunehmen wird. Jetzt, wie können wir uns das denken oder warum formuliere ich das so paradox? Ich glaube, dass es gegenwärtig ganz viele Probleme gibt, für das es kaum mehr möglich ist, dass sich ein feministisches Kollektiv zusammenschließen kann und sich wehren kann und überhaupt wahrnehmen kann, dass es sich hier um strukturelle Bedingtheiten handelt. Also die strukturellen Bedingtheiten, die nach wie vor eine Mehrheit von Frauen betrifft, kann nicht mehr artikuliert werden. Aus theoretischen Gründen nicht mehr und gleichzeitig verkoppelt sich das in ganz unguter Weise, würde ich einmal sagen, mit offiziellen Geschlechterpolitiken, mit einem offiziellen neoliberalen Geschlechterregime, das eben selber versucht, von Geschlecht zu abstrahieren. Denn wir werden heute als Geschlechter, als alle Geschlechter, in einer Weise reformiert, dass wir allesamt von unserem Geschlecht abstrahieren sollen. Die kanadische Politologin Janine Brody spricht davon, dass Geschlecht eigentlich aus den offiziellen Sozialpolitiken verschwunden ist und dass dieses Verschwinden es Frauen zunehmend schwierig macht, ihre Lage überhaupt noch als eine gesellschaftlich verursachte denken zu können. Das heißt, was hier stattfindet, ist eine extreme Individualisierung. Es gibt eigentlich nur noch einzelne Individuen, die sich aus verschiedenen Bestandteilen von Identitäten zusammensetzen, die was verunmöglicht, dass eine Person ihr Dasein noch irgendwie strukturell begreifen kann. Und hier sehe ich eine selbstverständlich nicht intendierte, also ich möchte das betonen, es ist keine Intention der Queer-Theorie, die wollte das so nicht, aber es gibt eine nicht intendierte Verkoppelung dieser Kritik an der Möglichkeit, von einem Kollektiv zu sprechen, mit dem, was sowieso offiziell gemacht wird in den Geschlechterpolitiken, dass von staatlicher Seite gesagt wird, Geschlecht soll keine Rolle mehr spielen, alle sollen alles können, niemand darf mehr diskriminieren. Wenn alle für Gleichstellung sind, kann eine einzelne Frau nicht mehr verstehen, warum sie sich trotzdem wieder in einer traditionellen Rolle wiederfindet. Ich glaube, diese Verkoppelung von Theorie und offizieller neoliberaler Geschlechterpolitik von einem neoliberalen Geschlechterregime, diese unglückliche Verkoppelung, über die müssen wir nachdenken. Ich sehe ein Ineinandergehen von Theorie und offizieller Geschlechterpolitik an dem Punkt, wo beide eine Umschrift von ökonomischen Verhältnissen in Identitäten vorgenommen haben. Natürlich aus ganz unterschiedlichen Gründen, also der Neoliberalismus rahmt alle Probleme so, dass sie individuell handhabbar sind, Das heißt, man kann das anhand von sich und einem Coaching mit der eigenen Identität irgendwie hinkriegen. Natürlich wollte das die Queer-Theorie nicht, aber es gibt die theoretische Verkopplung in der Fokussierung auf Identitäten. Das heißt, ich formuliere das so, die Gender- und Queer-Theorie bleibt in dem Punkt eine Identitätspolitik, auch und gerade dort, wo sie Identitäten kritisiert, wo in dem Punkt, wo sie nichts mehr anderes denken kann als gesellschaftliche Struktur, als Identitäten. Also auch wenn Identitäten ja durchquert werden sollen oder dekonstruiert werden sollen, der Fokus bleibt die Identität. Und das ist da, an diesem Punkt gibt es eine Anschlussfähigkeit für neoliberale Geschlechterregime. Denn was hier geschieht, ist, dass eine gesellschaftliche Arbeitsteilung als Identitäten umdefiniert wird, und wenn man das mal so umdefiniert hat, kann man es auch auf der Ebene der Identität dekonstruieren. Und das Problem ist die Umdefinition. Ich glaube, was hier stattgefunden hat und was nicht reflektiert wird, eine Art merkwürdiges Ineinandergehen von Queer und einem liberalen Denken ist. Also wenn der Liberalismus, jetzt nicht nur der Neoliberalismus, sondern den Liberalismus, den wir aus dem 19. Jahrhundert kennen, ein Recht auf differente Lebensweisen ins Zentrum stellte, so habe ich den Eindruck, dass genau diese Fokussierung, das Hauptanliegen, dass das Recht, seine ganzen Differenzen auszuleben, über eine kollektive Artikulation gestellt wird, dass das Recht auf Differenzen wichtiger ist als das Kollektiv. Ich sehe da ein großes Ineinandergehen dieser queeren Ausrichtung mit dem alten liberalen Postulat. Und wenn man denkt, dass der Liberalismus eigentlich die große Ideologie des Kapitalismus, so bin ich sehr verwundert, dass am Schluss dieser ganzen Geschichte des Kapitalismus die Kritik, die linke Kritik aufgeht in etwas, das eigentlich schon am Anfang des Liberalismus vorhanden war, nämlich das Einfordern des Rechtes auf eine individuelle Lebensweise. Es gab da dieses schöne rote Tuch, wie heißt der Satz darauf von euch? Solidarisch kämpfen, statt individuell untergehen. Eigentlich wollten wir individualistisch schreiben, aber... Das Tuch ist leider am Boden gefallen, kurz bevor die Veranstaltung angefangen hat. Aber... was ich überhaupt nicht verstehe, was meine große Besorgnis ist, dass dieses Individuelle durch eine theoretische Fundierung, muss man fast sagen, in den Cultural Studies Eingang gefunden hat und eigentlich die gesamte linke Kritik okkupiert in einem doppelten Sinn, also besetzt hält, aber auch beschäftigt hält. Und ich glaube, wir müssen darüber wieder zu sprechen beginnen, nicht nur unter Frauen, sondern überhaupt in der gesamten Linken, warum es dermaßen schwierig ist, sich wieder in einem Kollektiv zu artikulieren. Denn was ich überhaupt nicht verstehe an dieser ganzen Diskussion ist, warum die Kritik, die gesamte Kritik vom Kapitalismus in dem Moment so unter die Räder kommt von einer kulturalistischen Kritik, genau in dem Moment, wo diese ökonomischen Verhältnisse für uns alle eine unglaubliche Brisanz bekommen haben. Also mir kommt es manchmal vor, je größer die Brisanz ist, die ökonomischen Restriktionen für uns haben, desto mehr hat sich die Linke auf einen kulturellen Kleingewicht unter sich zurückgezogen, anstatt sich wieder diesen großen Zusammenhängen zuzuwenden. Mit der theoretischen Begründung, die großen Zusammenhänge, wenn man darüber spreche, würde man Essentialismus vornehmen. Also ich glaube, da ist eine unglaubliche theoretische Konfusion im Spiel. Ich habe versucht, diese Konfusion jetzt sehr vereinfacht mal zu benennen als eine Umschrift von gesellschaftlichen Verhältnissen in Identitätskategorien. Man könnte das an ganz verschiedenen Orten zeigen, aber wir müssen unbedingt wieder darüber nachdenken, mit welchen Kategorien wir eigentlich versuchen, die Gesellschaft zu verstehen und was geschehen ist theoretisch, also warum dieses Anliegen einer Deessentialisierung so zentral werden konnte, dass sie alle anderen Fragen zudeckt. Ich bin fertig. Wow.